4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Braunschweig. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeder Tag vergeht ohne Ziel. Für mich sieht der Sonntag wie Montag aus, der Alltag ist überall zu Haus, jeden Tag dasselbe Spiel. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dahin, wo Liebe wohnt, weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. Woran du glaubst, werde ich verstehen. Du kannst sagen, was du nie sagst, alles fragen, was du nie fragst. Du kannst träumen, wovon du gern träumst, kannst versäumen, was du gern versäumst. Wenn du treu sein willst, dann sei doch treu. Wenn du frei sein willst, dann bist du frei. Oh. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dahin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. Clouds began to part. Isaac, can you see me now? I've known you all my life, and I worship the ground you walk upon. Isaac, will you never learn that a father's love must be earned, while your mother need not learn? Isaac, I have never seen you look so afraid. With your head pressed so hard against the stone, you look so alone. I'm gonna give all my love to you. I'm gonna give all my love to you. I'm gonna give all my love to you. Eyes are guard, you listen. I watched it from afar. I watched as your life just fell apart. Eyes a guy could never learn why a father's love must be earned, while your mother need not learn how to love. Give all my love to you. I'm gonna give all my love to you. I'm gonna give all my love to you. I'm gonna give all my love to gonna give all my love to you. I'm gonna give all my love to you. I'm gonna give all my love to you. Braunschweig. Was Frauen meiner persönlichen Erfahrung nach nicht mögen, ist vor allem dies. Nachts mit einem Wagen durch die Gegend kutschiert zu werden, der nicht voll funktionsfähig ist. Ich glaube schon, ich weiß, wovon ich rede. Vor etlichen Jahren besaß ich diesen Mercedes 608, einen Kleinlaster. Üblicherweise wurden mit dem Musikanlagen von einem Auftritt zum nächsten gekarrt. Manchmal aber auch ließ ich mich breitschlagen, Freunden und Bekannten beim Umzug zu helfen. Sofas, Betten, Küchenstühle also hinten auf der Ladefläche verstauen und dann los. Besonders unvergessen ist mir ein Umzugstrip nach Berlin. Eine gute Bekannte hatte angefragt. Wir verstauten ihr Hab und Gut, sonderlich viel war das nicht, und dann starteten wir, sie, merkwürdigerweise auch ihre Schwester und ich, Richtung Berlin. Der Wagen blieb von Anfang an nicht so in der Spur, wie ich das eigentlich gewohnt war. Und nach dämmerte mir, woran das lag. Einer der Reifen verlor Luft, wenn auch sehr langsam. Kurz vor der alten Grenze zur ehemaligen DDR wollte ich auf Nummer sicher gehen und wählte die Abfahrt Braunschweig, um den fraglichen Reifen dort in der Stadt an einer Tankstelle noch einmal mit ausreichend Luft zu versehen. Mitternacht etwa, die Straße Kopfsteinpflaster, Straßenbahnschienen, der Wagen schaukelte erheblich, die beiden Frauen waren sichtlich genervt. Von guter Stimmung wie noch zu Beginn der Fahrt, irgendwann im Nachmittag, konnte längst keine Rede mehr sein. Beim letzten Halt an einer Raststätte irgendwo bei Hannover hatten die beiden sich mit gleich mehreren Stücken Sahnetorte tiefgekühlt eingedeckt. Ich fand das irgendwie unpassend. Nun stopften sie die letzten Reste davon in sich hinein. Während ich bei einsetzendem Regen und dem fahlen Licht, das auf diese Braunschweiger Straße geworfen wurde, auf eine Tankstelle hoffte, die dann auch kam. Ich kümmerte mich dort um den Reifen und alsbald setzten wir die Fahrt mehr oder weniger schweigend fort. Schließlich erreichten wir Berlin. Braunschweig. Eigentlich müsste die Geschichte hier bereits enden. Denn betreten habe ich diese Stadt im Anschluss an die eben beschriebene Gegebenheit nie wieder. Es ergab sich einfach nicht. Umso merkwürdiger betrachte ich den Umstand, dass der Name sich gelegentlich unmittelbar nach dem Aufwachen am frühen Morgen wie unverrückbar vor die Augen schiebt. Braunschweig. Woran liegt das? Zugegeben, ich mag seit jeher zweisilbige Ortsnamen. Aus einem recht simplen Grund. Anhänger örtlicher Fußballclubs haben es leichter, wenn es um halbwegs rhythmische Anfeuerungsrufe geht. Orte wie Hildesheim, Heidelberg, Paderborn oder auch Kiel, Cuxhaven bieten aus meiner Sicht da eher eingeschränkte Möglichkeiten. Freunde wollten mich vor Jahren bewegen, mit ihnen zusammen ein Spiel der Eintracht aus Braunschweig irgendwo in Ostwestfalen zu besuchen. Ein Relegationsspiel um den Aufstieg in die zweite Liga. Bei aller Sympathie, das war mir einfach zu viel an zeitlichem Aufwand. Ich sagte ab. Wobei ich schon der Meinung bin, eine alternativ geführte Kneipe mit Wimpeln und einem Bob Mould-Poster an der Wand sowie einem Kicker irgendwo in der Ecke darf sich nur dann alternativ nennen, wenn zumindest einer der vier um den Kicker herumstehenden Spieler eins dieser alten Jägermeister-Trikots der Eintracht trägt. Kult, keine Frage. Aber noch lange kein Grund, Braunschweig hier in den Mittelpunkt dieser Sendung zu rücken. Zumal ich auch mit Bands aus dieser Stadt oft nichts so recht anzufangen wusste. Es gab, weiß Gott, größere Such a Search-Fans als mich. Weiß Gott. Wobei ich die ganze Crossover-Musik der 90er Jahre im Grunde recht zügig wirklich leid war. Viele der Bands hatten nach meinem Gefühl einfach keinen Flow. Jedes Taktende schien sich in ihren Songs aufzutürmen wie ein schier unüberwindbares Hindernis. Mit dem Ergebnis, dass die Bands jeweils immer wieder neu anzusetzen schienen, so wie ein Pferd, das den Wassergraben wieder und wieder verweigert und es dann irgendwann womöglich doch noch schafft.

Ich habe gerade eben Musik von einem Mann gespielt, den ich ausgesprochen schätze. Es ist der Brite Roy Harper, der im Alter von 72 Jahren jetzt soeben sein neues Album veröffentlicht hat. Man and Myth heißt es daraus, eben gehört der Titel Time is Temporary. Braunschweig, seien wir ehrlich, über nahezu jede Ortschaft dieses Planeten wurde zu irgendeiner Zeit ein Lied geschrieben. Kein Wunder. Beziehungsgeflechte zwischen Liebe, Hass, Trennung und Versöhnung scheinen dann und wann ausgereizt. Und dann geht das Spiel eben so. New York, New York. Bochum, ich komme aus dir. Ich stehe auf Berlin oder aber Delmenhorst und übrigens auch Remscheid. Ja, heute habe ich alle meine Platten der Kölner Band Erdmöbel aus den Regalen gezogen, auch die Frühwerke. Darauf dieser eine Song namens Remscheid. Wobei der Sänger und Texter Markus Berges beileibe niemand ist, der sich lange aufhält. In diesem Fall belässt er es bei einer nur flüchtigen Erwähnung des Rasthofs an der A1, Rasthof Remscheid. Dann eilt er bereits weiter, wie im richtigen Leben. Denn vor seinem Umbau war der Rasthof Remscheid in der Tat kein Hort der reinen Behaglichkeit und auch nicht wirklich aufregend. Einmal nachts saß am Nachbartisch eine dieser skandinavischen Doom-Rock-Metal-Bands, Entombed. Die waren damals wirklich gut und grinsten auch kurz rüber. Entombed, flüsterten wir uns zu und blieben ein paar Minuten länger. Immerhin, Remscheid, Rasthof Remscheid, aber Braunschweig? Fehlanzeige. Ich habe mich häufig darüber gewundert, dass es Menschen, die noch einmal ganz neu anfangen wollen, zumeist in die Metropolen zieht, wo sie früher oder später doch all den damals aus ihrer alten Heimatstadt plötzlich spurlos Verschwundenen exakt dort wieder begegnen. Du hier? Nein. Für mich steht bereits seit langem fest, sollte ich jemals noch einmal komplett neu durchstarten wollen, dann in Braunschweig. Dies ist kein Liebesgeständnis an eben diese Stadt. Ständig lese ich von Comedians und ihren ausverkauften Häusern. Manchen von ihnen wünsche ich oft Braunschweig regelrecht an den Hals. Geh nach Braunschweig und trag deine faden Witze vor 7 Zahlenden vor, zische ich ihnen gelegentlich zu, wenn ich ihre Gesichter von Plakatwänden grinsen sehe. Weil ich mir partout nicht vorstellen kann, dass man in Braunschweig vor mehr als 7 Zahlenden auf die Bühne geht. Regen, fahles Licht, Kopfsteinpflaster, menschenleere Straßen. Das hat sich eingeprägt. Dazu 2 Schwestern, die unentwegt Sahnetorte in sich hineinstopfen. Mein alter Freund Hank, der mit der dunklen Stimme, Hank Ray, der spielte oft in Braunschweig. Aber der entsprechende Laden dort schien mir seinen Beschreibungen nach nicht viel größer zu sein als eine Telefonzelle. Immerhin soll er gut gefüllt gewesen sein. Zumindest wurde Hank nie müde, das zu betonen. sharks in the water, they're swimming down this. Doctor, no, doctor, no, can't take no more. Doctor, no. Swine, lock the door, give me more. Don't you spend on the dime. Just do me a favor, we'll call it another dollar. Take me to the hollow with a flash bang. Whatever. Proud man anyway, what of it? It's I can only see the heart, the reckless charm of a non-fool. There is only one thing that I learned from the distances we travel. That's yes, that there are sharks in the water's deep. Sharks in the water's deep. I pray the Lord my soul to keep. Sharks in the water, how they're swimming in the sharks in the water, and the water's deep. Sharks in the water, and the water's deep. Well, I pray that the Lord my soul will keep. Sharks in the water, they're swimming in the Braunschweig. Ich kenne schon einige Leute aus der Musikbranche, die irgendwann für sich entschieden haben, so etwas wie einen Cut zu machen, einen Schnitt halt. Einige von ihnen gingen nach meiner Erinnerung in die Tierschutz- oder aber in die Immobilienbranche. Andere heirateten und verschwanden nach Frankreich oder in die USA. Der von mir schwer geschätzte und nicht von nur von mir schwer geschätzte Singer-Songwriter Tilman Rosmi entschied sich von einem Tag auf den nächsten, seine Gitarre an den Nagel zu hängen, Physiker zu werden, ging in die Schweiz und heiratete dort. Die meisten aber wollten das mit der Musik nicht einfach lassen und gingen nach Berlin. Braunschweig? Einen kenne ich. Den zog es da mal kurzzeitig hin, zumindest was seine Planungen betraf. Der Mann lebte im Ruhrgebiet und führte dort ein kleines Plattenlabel mitsamt Vertrieb. Große Gewinne kann das alles nicht abgeworfen haben. Zoo oder wahlweise auch Zoo nannte er nach meiner Erinnerung sein Label, NRW, wie das Kürzel für Nordrhein-Westfalen, seinen Vertrieb. Jürgen Zisch. Ein ganz bemerkenswerter Kerl, der es mit sanfter Hartnäckigkeit nicht selten fertigbrachte, mich stundenlang am Telefon über seine neuesten Ideen und Projekte zu informieren. Ein Schwärmer, der unentwegt in der Wir-Form sprach, obwohl er eigentlich nur sich selber meinen konnte. Seine Klitsche war meiner festen Überzeugung nach nämlich ein Ein-Mann-Projekt. Nicht mehr, nicht weniger. Und dennoch, wir machen dies, wir machen das. Ich glaube, er wollte den Eindruck erwecken, eine wahre Hundertschaft gleichgesinnter Idealisten stünde wie ein Fels in der Brandung hinter ihm. Und irgendwann rutschte es ihm dann heraus. Vermutlich gehen wir nach Braunschweig, tuschelte er eines Tages in den Hörer und erwähnte irgendeine Lagerhalle, die es dort zum sogenannten Spottpreis anzumieten gäbe. Keine Ahnung, warum er es sich dann letztlich anders überlegte und die Sache mit Braunschweig verwarf. Für Berlin jedenfalls war er irgendwie kein Typ. Er ging dann auch, um es kurz zu machen, nach Wismar und begründete das meiner Erinnerung nach mit dem Blick aufs Wasser, den er vom dort angemieteten Projekt aus genießen konnte. Es mögen womöglich auch andere Gründe für diesen Ortswechsel eine Rolle gespielt haben, aber die, wenn es sie denn gab, ließ er außen vor. Er war ein Prediger, ein Missionar, einer seiner künstlerischen Acts, über die er nicht müde wurde zu reden, hörte auf den Namen Obst Obscure, ein anderer auf Erdmöbel. Mag es heute chic sein, mehr als das unumgänglich, zumindest einen Song der Erdmöbel als persönlichen Lieblingssong mit sich herumzutragen. Damals war es das nicht. Mitte der 90er. Im Rasthof Remscheid roch es noch nach abgestandenem Fett und die Bratwurst auf deinem Teller spät nachts wurde womöglich bereits seit den frühen Vormittagsstunden warm gehalten. Erdmöbels erstes Album erschien und verkündete »Das Ende der Diät«, so der Titel. Und der Mann, den es später um ein Haar fast nach Braunschweig gezogen hätte, hatte es irgendwie geschafft, mich zu missionieren. Gleich zwei Songs des Albums trage ich bis heute so mit mir herum. Wurzelseliger heißt der eine, der andere, womöglich auf Anhieb verständlicher, »Wie weit willst du gehen?« Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Bis du auf dem Knochen gehst, bis zum Kniegelenk oder bis zum Steißbein. Kann sein, dass es dann leichter geht. Jede Bandscheibe bringt einen Kilometer. Gleitzeit, Gleitzeit. Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Bis das Kreuz verschlissen ist und dein Nacken sauber ausradiert. Bis du schließlich Köpfchen bist und Tempo machst, Tempo machst. Stoßzeit, Stoßzeit. Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Bis du in den Kosmos fliegst als Treter, der sich selbst getreten, das Tor des Jahrhunderts schießt und kleiner wirst du. Freier, Freizeit, Freizeit. Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du gehen? Bye-bye. Massen. Ja, mitten auf die Brücke. 12 und eine Quittung bitte. Die Tür reißt auf der Wind. Ans Gelände. Die große Liebe, sagst du, das ist Kitsch. Und zitterst dabei wie die London Bridge. Diese Nacht ist in Shenzhen oder Guangzhou gemacht. Dieser Kuss in tausend von Mecca. Jeden Tag als Wecker. Millionen Dreierstecker. Nachtigallen, die schlafen. Pinke, lila und türkise. Glutamat-Cracker. Tonnen wilder Hunde. Schokoladenbrunnen. Überdachte Knöpfe. Mystic Mermaid Zöpfe. Und das Kopftuch rubelt, auf Knopfdruck jubelt. Wedding Sound Machine. Tusch, Herzklopfen, Licht aufgehen. Die große Liebe, sag ich, Mut zur Lücke. Und zittert dabei wie die London Brücke. Diese Nacht ist in Shenzhen oder Guangzhou. Vor wenigen Monaten passierte ich irgendeinen Bauzaun und sah darauf ein Erdmöbel-Tourplakat. Um ehrlich zu sein, normalerweise registriere ich so etwas sehr wohl, allerdings im Vorbeigehen. Hier allerdings blieb ich stehen und betrachtete mir die vier Gestalten eingehender. Steinalt sahen sie aus, graues Haar, Falten ohne Ende im Gesicht. So lassen sich üblicherweise Paare ablichten, die es, wie auch immer, 50 oder sogar mehr Jahre lang miteinander ausgehalten haben, bis dass der Tod uns scheide. Aber vier Musiker, Popmusiker, die es vor elend langer Zeit von Münster nach Köln gezogen hat, dahin also, wo du alle drei Tage eine neue Band ins Leben rufen kannst, neue Gesichter, immer neue Fluktuation, gesunde Unruhe. Und dann diese Typen da auf dem Plakat, wie in Stein gemeißelt, auf immer und ewig Erdmöbel. Ich begriff das ganze Ausmaß dieser offensichtlichen Grundsatzentscheidung, die diese vier Leute da ganz offensichtlich irgendwann jeder für sich getroffen haben mussten. Erdmöbel. Ein Leben lang. Worte, Worte, Worte, singt Markus Berges auf dem neuen Album Kung Fu Fighting an einer Stelle und driftet schon eine Zeile später hin zu Vivian Mayer. Dieses Album ist erneut voller Wassergräben, Hindernisse und, wenn man so will, gleich mehrfach bestückt mit der insbesondere unter Springreitern gefürchteten dreifachen Kombination. Die Band selber überspringt das alles mit jener Leichtigkeit, die sie schon damals in den Anfängen auszeichnete. Der Hörer jedoch, meine Wenigkeit, muss verdammt kämpfen. Womöglich deshalb auch dieser Titel, Kung Fu Fighting. Vivian Mayer etwa, kurz erwähnt im gleichnamigen Song, ist mir bis heute völlig unbekannt geblieben. Ist sie eine Frau aus dem Erftkreis? Auch der findet immerhin Erwähnung, so wie Cardiff an anderer Stelle. Ist sie eine Fiktion? Ich muss das wissen, will mich den Bilderfluten dieser Band stellen und stoße auf die Fotografin gleichen Namens, die offensichtlich alleinstehend 40 Jahre lang als Kindermädchen in Chicago in mehreren Haushalten diente und darüber hinaus jede freie Minute nutzte, um mit ihrer zweiäugigen Rolleiflex-Kamera durch die Straßen von Chicago zu ziehen und zu fotografieren. Geboren am 1. Februar 1926 in New York, verstorben am 21. April 2009 in Chicago. Weit über 100 Kisten sollen es am Ende gewesen sein, voll mit Abzügen, Negativen und Zeitungen, die sie mit sich von Haushalt zu Haushalt schleppte. Ein Mann namens John Maloof hat dieses Vermächtnis am Ende auf einem Flohmarkt entdeckt, so heißt es, und ihm schlussendlich zu Ruhm und Anerkennung verholfen. Posthum. Fassen wir zusammen. Vivian Mayer, Erdmöbel, dazu der Club der senkrecht Begrabenen, so ein weiterer Songtitel, Eisenpimmel Duisburg, immerhin eine flüchtige Erwähnung und natürlich Desiree Nosbusch als Gast beim Lied Jede Nacht, das ich eben gespielt habe. Ich kann das alles drehen und wenden, wie ich will. Am Ende erscheint vor meinem geistigen Auge erneut dieser unverrückbare Balken, beschrieben mit übergroßen Lettern, die von links nach rechts gelesen, Braunschweig ergeben. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Chicago, Chicago, I'll show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago. Chicago, the town that Marty Faye could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say they do things that they don't do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, hometown. The time of their life.